Ein deutsches Märchen. Der grüne Ritter. Es war einmal im großen Königreich Kepplen, wo König Dasta lebte. König Dasta hatte nur eine Tochter, die Rachel hieß, und sie war ihm das Liebste auf der ganzen Welt. Jeder, der sie sah, dachte, dass sie so schön und charmant aufwachsen würde wie ihre Mutter, die leider bei ihrer Geburt gestorben war. Prinzessin Rachel vermisste oft ihre Mutter und der König war sich dessen bewusst. Sie tat ihm leid. So geschah es eines Tages, dass in der Nähe des Palastes des Königs eine adlige Dame namens Lady Trish und ihre kleine Tochter Wonta zu Besuch kamen. Wonta war ungefähr im gleichen Alter wie Prinzessin Rachel. Prinzessin Rachel und Wonta wurden bald Freundinnen. Lady Trish war die meiste Zeit im Palast und kümmerte sich um die beiden Mädchen, während sie spielten. Lady Trish war sehr freundlich zur Prinzessin und behandelte sie liebevoll. Prinzessin Rachel und Wonta spielten zusammen und wuchsen schließlich zusammen auf. Alles war in Ordnung im Leben der Prinzessin. Bis Lady Trish eines Tages, als sie durch die Gärten des Königreichs ging, zu ihr kam. Sie war für eine Reise gekleidet. Wo soll es hingehen? Lebe wohl, mein Kind. Ich muss euch verlassen und weit, weit weggehen. Was? Ja. Und wann kommst du zurück? Ich fürchte, nie. Nein! Bitte gehe nicht! Was werde ich ohne dich tun? Es bricht mir das Herz, dass ich gehen muss, liebes Kind. Aber ich muss gehen. Gibt es nichts, was dich hier halten kann? Nur eine Sache. Und das ist unmöglich. Nichts ist unmöglich. Was es auch ist, ich werde dafür sorgen, dass es erledigt wird. Ich würde bleiben, wenn dein Vater mich zu seiner Königin machen würde. Aber das würde er nie tun. Das ist alles? Überlass das mir und es wird erledigt. Prinzessin Rachel ging sofort zu ihrem Vater. Vater, ich bin gekommen, um dich zu bitten, Lady Trish zu heiraten. Wenn du es nicht tust, wird sie uns verlassen und dann werde ich wieder einmal der Liebe einer Mutter beraubt. Bitte heirate sie. Vater, ich mag sie sehr gerne. König Dasta wurde blass, als er das hörte. Er mochte die Gräfin nicht und wollte sie nicht heiraten. Aber schließlich hat er seiner verstorbenen Frau versprochen, immer das zu tun, worum seine Tochter ihn bitten würde. Ich will sie nicht heiraten, mein Kind. Aber wenn es das ist, was dich glücklich machen wird, dann stimme ich zu. Prinzessin Rachel war begeistert. Ich danke dir vielmals, Vater. Du bist der Beste. Bald darauf wurde die Hochzeit mit großen Festen gefeiert und die Gräfin wurde zur Königin. Aber trotz aller Freude, die den Palast erfüllte, sah der König traurig aus, denn er war sich sicher, dass durch die Ehe Unheil über sie kommen würde. Und genau das passierte. In sehr kurzer Zeit begann sich Lady Trishs Verhalten gegenüber der Prinzessin zu ändern. Sie war eifersüchtig auf sie, weil sie statt ihrer eigenen Tochter Thronfolgerin war. Bald kam ihr wahres Gesicht zum Vorschein. Anstatt freundlich und liebevoll mit der Prinzessin zu sprechen, wurden ihre Worte rau und grausam. Das ist ein schönes Kleid, das du trägst. Ich möchte, dass du es sofort Wonta gibst. Aber Mutter, ich liebe dieses Kleid. Das ist mir egal. Ich bin die Königin. Vergiss das nicht. Jetzt geh mir aus den Augen. Das Verhalten der Königin gegenüber der Prinzessin wurde mit jedem Tag schlimmer. Und bald konnte die Prinzessin es nicht mehr ertragen. Sie war den ganzen Tag traurig und verärgert und weinte in ihrem Zimmer. Der König war sehr unglücklich, seine geliebte Tochter leiden zu sehen und konnte es nicht mehr ertragen. Er beschloss, ihr ein Schloss auf der Insel im See zu bauen. Hier ist es, dein eigenes Schloss. Wohne hier glücklich, weg von deiner Stiefmutter. Hier kannst du tun, was immer du willst, und ich werde dafür sorgen, dass deine Stiefmutter fern bleibt. Ich danke dir vielmals, Vater. Versprich mir, dass du mich jeden Tag besuchen wirst. Das ist selbstverständlich, meine Liebe. Die Prinzessin umarmte ihren Vater. Lange Zeit lebte sie in Frieden und wurde von Tag zu Tag schöner. Eines Tages kam ein Bote aus dem benachbarten Königreich, um König Duster zum großen Treffen der Ritter und Adligen einzuladen. König Duster nahm die Einladung an. Bevor er sich auf den Weg machte, nahm er Abschied von seiner Tochter. Meine Liebe, ich fahre zum großen Treffen der Ritter und Adligen. Es werden herrliche Märkte eingerichtet, vor allem für Prinzessinnen wie dich. Gibt es etwas, was ich von dort mitbringen sollte? Ich will nichts, Vater. Aber wenn du den grünen Ritter von mir grüßen würdest, wäre ich dir dankbar. Ja, sicher, meine Liebe. Das werde ich tun. König Duster hatte noch nie von dem grünen Ritter gehört, aber es blieb keine Zeit, Fragen zu stellen. Deshalb gab er das Versprechen und begann seine Reise. Unterwegs fragte er alle, die er sah, nach dem grünen Ritter. Kennst du den grünen Ritter? Doch die Antwort war immer nein. König Duster begann zu glauben, dass seine Tochter sich über die Existenz des grünen Ritters geirrt hatte. Er war traurig, dass es das erste Mal war, dass sie ihn bat, etwas für sie zu tun, das er nicht erfüllen konnte. Er dachte so sehr darüber nach, ohne zu bemerken, dass sein Pferd in eine andere Richtung ging. Und so befand er sich plötzlich inmitten eines dichten Waldes, wo er noch nie zuvor gewesen war. Er ritt weiter und weiter und suchte nach einem Weg. Endlich, zu seiner Freude, sah er einen Mann. Er ritt zu ihm hinauf. Ich habe mich verirrt. Kannst du mir sagen, wo ich bin? Du bist im grünen Ritterwald. König Duster war begeistert. Wo wohnt der grüne Ritter? Oh, nicht weit von hier. Der Mann erklärte ihm den Weg. König Duster bedankte sich und ritt weiter. Schließlich erreichte er ein schönes Schloss inmitten eines schönen Gartens, in dem Fontänen in Marmorbecken spielten. Am Rande eines Marmorbeckens saß ein junger und stattlicher Mann, der von Kopf bis Fuß in einer grünen Rüstung gekleidet war. König Duster ging zu ihm. Du musst der grüne Ritter sein. Ja, so nennen sie mich, weil ich immer grün gekleidet bin. Aber mein richtiger Name ist Eugen. Ich bin so froh, dass ich dich endlich gefunden habe. Ich war auf dem Weg zum großen Treffen von Rittern und Adligen, verirrte mich aber beim Versuch, deinen Palast zu finden. Was ist es, was Sie von mir wollen, Sir? Nun, ich kam, um dir den Gruß meiner Tochter zu überbringen. Ich habe dich oder deine Tochter noch nie zuvor getroffen, aber du bist herzlichst eingeladen, in meinem Palast zu übernachten. Die Sonne geht unter und für dich ist es nicht ratsam, jetzt durch den Wald zurückzureiten. König Duster nahm die Einladung dankbar an. Am nächsten Morgen, als König Duster sich auf den Heimweg machen wollte, gab ihm Prinz Eugen eine Schatulle mit Juwelen in die Hand. Eure Hoheit, bitte tragt dieses Geschenk zu eurer Tochter. Es enthält mein Porträt und wenn ich sie sehe, wird sie mich erkennen. Ich bin mir sehr sicher, dass sie die Dame ist, die ich Nacht für Nacht in meinen Träumen gesehen habe. Und ich muss sie als meine Braut gewinnen. Der König gab dem Ritter seinen Segen und versprach, das Geschenk an seine Tochter zu übergeben. Dann machte er sich auf den Weg. Als er wieder ihren Palast erreichte, lief Prinzessin Rachel auf ihn zu. Hast du den grünen Ritter gesehen? Ja, das habe ich. Und sein echter Name ist Prinz Eugen. Prinz Eugen? Wow! Er hat mich gebeten, dir dieses Geschenk zu machen, damit du weißt, wer er ist, wenn er kommt. Als die Prinzessin das Porträt sah, war sie begeistert. Es ist der Mann, den ich in meinen Träumen gesehen habe. Vater, ich werde niemanden außer ihn heiraten. In Ordnung. Wenn du dir das wünschst, meine Liebe. Ich würde vorschlagen, du triffst dich zuerst mit ihm. In der Zwischenzeit sieh zu, dass deine Stiefmutter nichts davon erfährt. Sehr bald, nachdem Prinz Eugen angekommen war und er in seiner grünen Rüstung so gut aussah, verliebte sich die Prinzessin noch mehr in ihn. Als er sie sah und sie als die Dame erkannte, von der er so oft geträumt hatte, bat er sie sofort, seine Braut zu werden. Wirst du mich heiraten? Die Prinzessin blickte nach unten und lächelte. Ja. Sie umarmten sich gegenseitig. In diesem Moment erinnerte sich Prinzessin Rachel an den Rat ihres Vaters. Aber hör zu, wir müssen das von meiner Stiefmutter bis zum Hochzeitstag geheim halten. Sonst wird sie einen Weg finden, alles zu ruinieren. Wie du willst, aber ich kann mich nicht mehr von dir fernhalten. Bis zum Hochzeitstag werde ich dich jeden Tag treffen. Ich komme früh am Morgen und gehe, wenn es dunkel ist. Auf diese Weise wird deine Stiefmutter nie etwas über uns herausfinden. In den nächsten Tagen besuchte Prinz Eugen die Prinzessin jeden Tag und verbrachte viele Stunden mit ihr in den schönen Gärten, da sie wussten, dass die Königin sie dort nicht sehen würde. Eines Tages sah ein Mädchen, das früh am Morgen am See entlang ging, den Prinzen zum Schloss der Prinzessin eilen, wo Prinzessin Rachel bereits auf ihn wartete. Sie ging zur Königin und erzählte ihr alles. Die Königin war wütend. Am nächsten Tag, früh am Morgen, ging die Königin mit einer Flasche Zaubertrank an das Ufer des Sees hinunter und versteckte sich hinter dem Baum. Prinz Eugen kam wie immer, verbrachte den Tag mit Prinzessin Rachel und als es fast dunkel wurde, ging er zum Ufer und setzte sich in das Boot. Ohne zu wissen, dass die Königin den Zaubertrank auf den Griff des Ruders aufgetragen hatte, hielt er es fest und begann zu rudern. Ah, es ist so heiß. Mit dem Zaubertrank über seinen Handflächen wischte sich Prinz Eugen die Stirn. Der Trank vermischte sich bald mit seinem Schweiß und die Haut fing langsam an, grün zu werden. Als Prinz Eugen seinen Palast erreichte, fühlte er sich sehr krank. Die nächsten Tage sehnte sich Prinzessin Rachel nach Prinz Eugen. Aber er kam nicht, weil er sehr krank war. Aber sie wusste nichts davon. Sie fühlte sich hilflos, da ihr Vater unterwegs war, um die anderen Könige wegen Handelsfragen zu besuchen. Sie saß am offenen Fenster und weinte und fühlte sich sehr traurig. Plötzlich kam ein kleiner Vogel und setzte sich auf den Ast des Baumes, der direkt darunter stand. Dein Prinz ist krank! Du musst sofort zu ihm hingehen! Was? Was ist mit ihm passiert? Es bleibt keine Zeit für Erklärungen. Wisse nur, dass deine böse Stiefmutter einen Zaubertrank gegen ihn benutzt hat und nur die gelben Kräuter aus deinem Garten können ihn retten. Erzähl mir mehr, bitte. Zieh dich wie eine Krankenschwester aus dem Palast des Landkönigs an, denn nur so kannst du den Prinzen nahe kommen. Mach aus den gelben Kräutern eine Suppe und gib sie ihm. Wenn er die Schale verspeist hat, wird er sich sofort erholen. Am nächsten Morgen ging Prinzessin Rachel als Krankenschwester verkleidet mit den gelben Kräutern zum Palast. Der Vogel flog vor ihr her, um ihr den Weg zum Palast zu zeigen. Und als sie den Palast erreichten, ging Prinzessin Rachel sofort zur vertrauenswürdigen alten Krankenschwester des Prinzen. Gute Frau, mein Name ist Fiona und ich wurde vom König des Landes geschickt, um bei der Genesung des Prinzen zu helfen. Und wie willst du das machen, wenn auch unsere besten Ärzte versagt haben? Der Trank ist tödlich und es bricht mir das Herz zu sagen, dass niemand dem Prinzen helfen kann. Oh, aber ich kann es. Sehen Sie, mit meiner Kräutersuppe wird sich der Prinz sofort erholen. Warum sollte ich dir vertrauen? Haben Sie denn eine andere Wahl? Die alte Krankenschwester dachte, dass es sich lohnte, einen Versuch zu wagen. Sie stimmte zu. In Ordnung. Du kannst mit der Suppe in sein Zimmer gehen. Prinzessin Rachel selbst fütterte den kranken Prinzen. Nachdem er die ganze Schüssel Suppe aufgegessen hatte, ging sie nach draußen und wartete einige Zeit. Bald begann Prinz Eugen zu schwitzen und er erholte sich vollständig innerhalb weniger Augenblicke. Als er aufwachte, schickte Prinzessin Rachel eine junge Krankenschwester mit dem leeren Teller Suppe zu ihm. Wer bist du? Bist du es, die heilende Suppe gekocht hat? Ja. Nun, wähle alles, was du willst, als Belohnung und du wirst es bekommen. Die junge Krankenschwester erfuhr bereits von Prinzessin Rachel, was sie sagen sollte. Ich will deine Braut sein. Es tut mir leid, aber das ist das Einzige, was ich nicht gewähren kann, denn mein Herz gehört dem schönsten Mädchen der Welt. Und sie wartet in ihrem Inselpalast auf mich. Als Prinzessin Rachel das hörte, rannte sie in das Zimmer des Prinzen und umarmte ihn fest. Die junge Krankenschwester lächelte und ging. Der Prinz war erfreut, sie zu sehen, aber auch verwirrt. Was ist hier los? Prinzessin Rachel erklärte ihm alles. Und dass es ihre Stiefmutter war, die einen Zaubertrank benutzt hatte, um ihn krank zu machen. Ah, ich bin so froh, dass du mich gerettet hast, meine Liebe. Ich bin froh, dass es dir gut geht. Die beiden hielten Händchen und umarmten sich immer wieder. Bald wurden sie mit großer Pracht verheiratet. König Dasda war erfreut, seine Tochter so glücklich zu sehen. Und was die Königin und ihre Tochter betraf, so verbannte er sie aus dem Königreich, damit sie niemals wieder einen Fuß in sein Gebiet setzten. Prinz Eugen und Prinzessin Rachel lebten in ihrem Inselpalast und halfen auch König Dasda bei der Führung seines Königreichs. Unter ihnen war das Volk des Königreichs sehr, sehr glücklich. Ende.